ein türkisches Gold. Uns Kids sind schuld gewesen. Und auf Seiten hat er alles dokumentiert. Gut, dass sich die Presse niemals irrt. Eine Hetzjagd quer durch den ganzen Ort. Mit wildem Geschrei und Parolen endet dort. Alles sei so grausam, alles sei so arm. Die Rechten sind Deutschlands Schande, diese miese Schlägerbande. So oder ähnlich könnte es in der Zeitung stehen. Die Presse muss jetzt hin, über das Weltgeschehen. Was böse scheint, muss böse sein. Was seid ihr nur für ein Lügenfall? Ihr Lügner! Hat es dann gelesen, böse Neonazis sind wieder schuld gewesen. Doch der Mann, wie sollte es auch anders sein? Der war versteckt und ganz, ganz klein. Mein Augenzeuge berichtet, wie es wirklich war. Doch das war mir eh schon klar. Da kann man mal sehen, wie es wirklich ist. Glaubst du es nicht? Die Presse schreibt nur Mist. So oder ähnlich könnte es in der Zeitung stehen. Die Presse muss setzen über das Weltgeschehen. Was böse scheint, muss böse sein. Was seid ihr nur für ein Lügenfall? Ihr Lügner! Keine Rechte, weit und breit zu sehen. Nur ein Märchen sei er auf dem Platz gestehen. Der Ausländer, ja, er wäre heute nicht tot. Hätte auf die Ampel gesehen, denn die war rot. Da waren keine Rechte, weit und breit zu sehen. Nur ein Märchen sei er auf dem Platz gestehen. Der Ausländer, er wäre heute nicht tot. Hätte auf die Ampel gesehen, denn die war rot. So oder ähnlich könnte es in der Zeitung stehen. Die Presse muss setzen über das Weltgeschehen. Was böse scheint, muss böse sein. Was seid ihr nur für ein Lügenfall? So oder ähnlich könnte es in der Zeitung stehen. Die Presse muss setzen über das Weltgeschehen. Was böse scheint, muss böse sein. Was seid ihr nur für ein Lügenfall? Was seid ihr nur für ein Lügenfall, ihr Lügner?